Der Filmdienst urteilt folgendermaßen: Die auf den ersten Blick vermeintlich kitschige Naturdokumentation hinterfragt bei genauerem Hinsehen die Stellung des Menschen in einer von ihm geformten Welt. In der heilenden Beziehung zu dem Kopffüßler findet der Protagonist nicht nur zu sich, sondern auch zu einer anderen Sicht auf das Verhältnis von Menschen und Tieren. Aber das sind bisher noch rühmliche Ausnahmen. Natur realistisch und facettenreich darzustellen, ohne sofort in Weltuntergangsstimmung oder umgekehrt in esoterische Anbetung zu verfallen. Hierin liegt noch ein weites Feld und eine Aufgabe für alle möglichen AkteurInnen auch außerhalb der Naturwissenschaft. Denn es geht nicht allein um akademisches Wissen, sondern auch um Emotionen, um Beziehungen, um ein tieferes Verständnis von Mensch und Natur. Der Schutz und der Erhalt der Biodiversität geschieht nicht nur über den Kopf, sondern auch über das Herz und, wenn man möchte, sogar über die Seele. Erst wenn zum Wissen das Fühlen kommt, wenn wir mit allen Sinnen wahrnehmen, was gerade um uns herum geschieht, ändert sich das Denken. Erst dann sind wir in der Lage, die Risiken, aber auch die Chancen zu sehen und die nötigen Veränderungen tatkräftig anzugehen. Und das gelingt am ehesten über andere Kanäle als jene der Wissenschaft, obwohl auch sie weiter aus dem Elfenbeinturm heraus und stärker in den Austausch mit der Öffentlichkeit treten müsste. Deshalb sind alle MultiplikatorInnen gefordert, egal auf welcher Bühne sie stehen, Biodiversität zum Thema zu erheben. Ob politisch oder kulturell, digital oder analog. Die Form ist weniger entscheidend als das Engagement an sich. Um das Image bisheriger Umweltschützer vom Schlag Reinhold Messners durch flottere und zeitgemäße Narrative zum Thema Biodiversität zu ergänzen. Denn eine Jugendbewegung, die andere mitreißen könnte, fehlt leider auch noch. Hier sind der Fantasie und Kreativität kaum Grenzen gesetzt, zumal es nicht zuletzt darum geht, die Politik zum Handeln zu bewegen.